Kundgabe 5376. Empfangen durch Bertha Dudde am 27.04.1952. Ich kenne die Meinen. Guter Hirt. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Ich bin wahrlich der gute Hirt, der seine Schafe nicht dem Feind ausliefert, der um das Leben eines jeden besorgt ist, der alles tut, um seine Herde vor dem Einbruch des Wolfes zu schützen, der selbst sein Leben hingibt für seine Schafe. Voller Liebe ruht mein Auge auf allen Menschen. Alle möchte ich dem heimatlichen Stall zuführen. Alle möchte ich bewahren vor den Angriffen des Feindes, der sie mir entreißen will. Allen Menschen möchte ich mich zur Kenntnis bringen, ihnen meinen Schutz anbieten, sie umsorgen und erhalten. Ich möchte allen Menschen das ewige Leben geben. Doch nun ist eine Zeit, wo fast kein Mensch mehr meines Lockrufes achtet. Meine Herde hat sich zerstreut. Es ist der Feind mitten in sie gefahren. Und er hat es bewirkt, dass sich meine Schafe verlaufen haben, dass sie sich entfernten von ihrem Hirten, dass sie sich verstiegen in weltliche Höhen, dass sie ihren Hirten verloren haben und nicht mehr zu ihm zurückfinden. Sie suchen ihn nicht, sondern entfernen sich stets mehr und mehr von ihm. Und ob auch meine Liebe sie rufet, sie achten meiner Stimme nicht mehr, bis auf wenige, die in mir ihren guten Hirten erkannten und nicht von mir lassen. Ich aber will keines meiner Schafe verloren gehen lassen, und so wird mein Lockruf mit einer Stärke ertönen, dass er gehört werden muss, auch von jenen, die in weiter Ferne von mir sind. Und ich werde einem jeden meiner Schäflein nachsteigen und ihm den Weg ebnen, der zu mir zurückführt. Ich werde mich schützend vor die Ängstlichen stellen, die den Feind fürchten, so dass ihnen kein Leid geschehe. Ich werde mich hinunterbeugen zu denen, die gefallen sind, um sie aufzuheben, um sie aus dem Abgrund emporzuziehen. Alle werden meinen Ruf vernehmen, denn er wird über die ganze Erde erschallen und meine Nähe anzeigen, so dass sich ein jeder mir zuwenden kann und auch von mir angenommen werden wird, so er nur mir nachfolgen will. Ich bin der gute Hirt. Ich kann wohl das Wirken meines Feindes nicht verhindern. Ich kann aber jedem Schutz gewähren, der sich hinter mich stellt, weil der Feind mich selbst nicht anfallen kann, wohl aber euch. Solange ihr euch nicht an mich haltet, so ihr euch von mir abkehret und Wege gehet, wo ihr euch verfolgen und erreichen kann. Mein Lieberuf folget euch zwar, doch er zwingt euch nicht, euch umzukehren. Ihr müsstet ihm freiwillig folgen, dann kann euch der Widersacher wahrlich nichts anhaben. Dann seid ihr in sicherem Schutz, und ich führe euch wohlbehalten der Heimat zu, wo ich nimmermehr von euch gehe und ihr in seligem Frieden leben könnet. Ihr Menschen alle, achtet auf meinen Lockruf, denn er wird bald ertönen. Kehret um, noch ehe es zu spät ist. Lasset euch von eurem Hirten führen und vertrauet euch mir an. Verlasset nicht den Weg, den ich gegangen bin, sondern folget mir nach. Dann wird euch wahrlich nichts geschehen können von feindlicher Macht. Denn ich selbst halte schützend meine Hände über euch, und ihr werdet das Ziel erreichen. Ihr werdet eingehen können in euer Vaterhaus. Ihr werdet selig leben in Ewigkeit. Amen.